Drachen, die über Jahre nicht verwesen. Garten, um sie darin abzulegen, meine Sammlung, die es mit euch betreibt. Verfluchter Dämon besitzt alle Ewigkeit. Es kommt das Loch, in was ich alles weiß. Schon mein Angebot, jedes Körperteil streife nachts durch die Straße, um mir das Opfer zu packen. Alles für meine Knochengarten, den ich errichte, immer tiefer Kinderspaten. Die grüne Wiese hält die Körper gut versteckt. In den Zeitungen berichtet man von ungelösten Fällen. Keiner kommt dahinter, wer der Mörder wirklich ist. Sie wissen nicht, dieser Mörder, der bin ich. Schattengestalt, der Mann ohne Gesicht. Du willst mich greifen, doch der Greifer greift nach dir. Hard to attack, ich bin schwer zu attackieren. Knochen, die über Jahre nicht verwesen. Garten, um sie darin abzulegen, meine Sammlung, die ich mit euch betreib. Verfluchter Dämon besitzt alle Ewigkeit. Knochen, die über Jahre nicht verwesen. Garten, um sie darin abzulegen, meine Sammlung, die ich mit euch betreib. Verfluchter Dämon besitzt alle Ewigkeit. Habe alles verloren und kann nicht mehr verlieren. Denn egal was sie probieren, bleibe lautlos wie ein Ninja. Im Auftrag sammel ich Trophäe, so wie eine Koryphäe. Weil ich Menschen auf Wald lege, sie sind guter Biodünger für meine Pflanzen. Und ich schenke dir ein tolles Souvenir, wie ein Kavalier bekommst du meine Rose. Sie ist besonders, ihre Blätter, sie sind schwarz. Doch dreimal darfst du raten, wenn die Auswahl heute traf. Angebot.